Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, bei Händler TV. Mein Name ist Frank Thiopi bei einer weiteren Press-Release-Ausgabe vom Press Media BR1. Sie können ganz ehrlich hier bei uns erfahren, was sich vor sich geht in der Newswelt, sodass wir jetzt hier kurz einen Blick darauf werfen, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt für offene Märkte und fairen Handel in China wirbt, nachdem er unter anderem vor einem oder 2 Jahren darüber gesprochen hat, dass die Menschenrechtslage dort noch zu wünschen übrig lässt, dass es jetzt mit sehr wenigen Tönen hier Anklang gefunden worden. Er hat gesprochen an der Tongji Universität. Es ist eine Elite-Uni mit einem Schwerpunkt Deutsch, wo ihm Leute bei seinen Themenbereichen über die zum Teil ungerechtfertigten oder unfairen Wettbewerbsbedingungen vor Ort für deutsche Firmen, für 5000 deutsche ansässige Firmen in China, beziehungsweise Firmen, die in China tätig sind, darüber klagen, die nötigen Netzwerke zu Behörden abgeschnitten zu bekommen, beziehungsweise nicht dazu zu gelangen, mit den Behörden zu sprechen über nötige Lizenzen oder nötige Vergabepraxisen. Worüber auch mit der Außenhandelskammer Leuten darüber gesprochen worden ist, dass das sich so verbessern hätte können sollen und de facto auch müssen. Und das hat der Herr Olaf Scholz bei seiner Reise in die Chinesische Volksrepublik auch kundgetan. Fragt sich, welche Mittel zum Ziel führen. Die EU prüft gerade, ob sie Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Elektroautos verhängen wird. Der Vorwurf, diese könnten nur deshalb um 20% billiger sein als europäische Modelle, weil sie mit unerlaubten Subventionen hergestellt werden. Die Befürchtung, die E-Autos könnten sich wiederholen, was mit der Solarindustrie bereits geschehen, das Ende vieler europäischer Firmen. Ja, das ist hier gerade über Anti-Dumping-Zoll-Bereiche. Naja, da gelangt ja halt die Ware nach China, das geht da eher um Importe von China, und wenn wir dahin exportieren wollen, brauchen wir da einen besseren Zugang zu Behörden, Sachen und öffentlichen Stellenausschreibungen, aber die sind irgendwie nach dem DB-Unglück auch schwer zu sprechen auf industrielle Großprojekte, wo die Magnetschwebebahn von DB da ein Fiasko erlitten hat. Das hat leider dazu geführt, dass die Magnetschwebebahn das ganze Projekt in Stocken geraten ist und die dann die Auftragabepraxis für deutsche Unternehmen dann irgendwie auch stark heruntergefahren. Ja, das wünschen wir uns, dass das sich wieder ändert. Deswegen gucken wir auch hier. Scholz setzt auf Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Strafzölle nach der Vorstellung der EU. Dafür plädierte der Kanzler in Shanghai dann auch nicht. Stattdessen setzt er auf die Stärke deutscher Unternehmen. Deshalb ist der Maßstab, mit dem wir an globalen Wettbewerb herangehen, dass wir selber so wettbewerbsfähig sein wollen und müssen, dass wir diesen Wettbewerb bestehen können. Ja, das ist sehr optimistische Aussage von Herrn Scholz, der nicht mit protektionistischen Motiven angehen will, aber diese auch anmahnt und diese selbstbewusste Wettbewerbsfähigkeit irgendwie an den Tag herausschreiben will, dass jeder es auch von Kenntnis nimmt, dass in globaler Welthandel jetzt wieder Anklang finden soll. Das wäre für alle Außenbeteiligten natürlich von Vorteil, aber durch die Kriegswirtschaft oder den Engpass an Routen, wohin das Ganze dann auch verschifft worden war, alles und durch den Zweifel und Misstrauen um Taiwan und auch um die geopolitischen Interessen jetzt im Nahen Osten, wo diese Achsen sich verschieben, kann man jetzt gar nicht wissen, wie der Welthandel dann durch die Meerenge von Hormuz oder wie auch jetzt durch die Ukraine-Kapazitäten, die überschwemmt worden sind auf den EU-Markt von der Ukraine, dass die eigenen Bauern das nicht loswerden können und auf den heimischen Märkten, dass das andere billiger sein ist und die Preise gedumpt werden. Ja, das ist hier natürlich hier ein Ding der Wirtschaftssignalität. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören und verbleibe mit den besten Grüßen. Sie können bei uns journalistische Artikel mal einsehen und uns welche zuschicken lassen. Wir vertreiben die mit Verwertungsrecht natürlich. Sie bleiben dann halt verwertungsberechtigter. im Großen und Ganzen und können dann auch daran partizipieren, an unserem Programm von PR Media Design P1. Ja, meine Damen und Herren, Dankeschön, das ist es für Händler TV für dieses Mal von den News zu diesem Zeitpunkt. Vielen Dank, Dankeschön.